doch mal einen Verfestungsvorschlag und letztlich kam dann Scheck nicht recht zurück. Mach doch mal einen Verfestungsvorschlag und letztlich kam dann Scheck nicht recht zurück. Wenn du jeden Tag von 7 bis 4 nur Schräubchen drehst, du als Facharbeiter aber ein bisschen mehr verstehst und du weißt, dass diese Sache technisch besser geht, wenn man sich nur einmal hinsetzt und dann überlegt. Ja, dann mach doch mal einen Verbesserungsvorschlag und wenn es nicht klappt, dann steck dich gleich zurück. Mach doch mal einen Verbesserungsvorschlag und wenn es nicht klappt, dann steck dich gleich zurück. Wenn dein Chef dir guten Sache treu ergeben scheint, ja vor Treue und Ergebenheit fast Tränen weint, und du meinst, dass er als Leiter und als Mensch versagt, weil er Walter Ulbricht links gern überholen mag. Ja, dann mach doch mal einen Verbesserungsvorschlag und wenn's nicht klappt, dann steck dich gleich zurück. Mach doch mal einen Verbesserungsvorschlag und wenn's nicht klappt, dann steck dich gleich zurück. Wenn dir manche sagen, du sollst singen dort und das, aber dort und diese Lieder machen wenig Spaß, und man wirft dir vor, du kämpfst wohl nur bei Sonnenschein, der Sozialismus müsste auch im Regen sein. Ja, mach doch mal einen Verbesserungsvorschlag und wenn's nicht klappt, dann steck dich gleich zurück. Mach doch mal einen Verbesserungsvorschlag und wenn's nicht klappt, dann steck dich gleich zurück. Direkt deiner Schule eine Meldung produziert, dass die FDJ-Arbeit zum Recht nicht funktioniert. Und du weißt ganz sicher, dass das eben nicht so stimmt. Und du meinst, es wäre besser, wenn man's ernst nimmt. Ja, dann mach doch mal einen Verbesserungsvorschlag und wenn's nicht klappt, dann steck dich gleich zurück. Mach doch mal einen Verbesserungsvorschlag und wenn's nicht klappt, dann steck dich gleich zurück. Wenn das Ziel der Freiheit Landens Hyde Park ist, man den Wert des Menschen nur nach seiner Währung misst, diese Narrenfreiheit dann auch noch marxistisch nennt und vor lauter Freiheit nicht mal mehr den Bruder kennt. Ja, dann mach doch mal einen Verbesserungsvorschlag und wenn's nicht klappt, dann steck dich gleich zurück. Mach doch mal einen Verbesserungsvorschlag und wenn's nicht klappt, dann steck dich gleich zurück.